nächtelang ins Leere, gefangen in Schwarz und Weiß. Er lag der bitteren Versuchung und ich zahlte den Preis. Ich hatte keine Angst vor dem Leben, volle Kraft voraus, auf dem Weg ins Ungewisse, ließ ich keine Hürde aus. Ich wollte diese Welt verändern, nur ein kleines Stück. Doch jeder Schritt nach vorne macht mich mal wieder zurück. Ich vertraute dem Schicksal, glaub gefressen als Gute. Es waren die Fehler eines Narren, für die ich heute noch blute. Ein enger Kreis, und ich konnte dich nicht fliehen.